WDR 5. Neugier genügt. Ich mache nur ab und zu Selfies, vor allem wenn ich auf Reisen bin. Und da ich nicht immer jemanden dann an meiner Seite habe, der mich fotografieren kann, habe ich dann auch zum Selfie gegriffen. Ne? Das macht Spaß. Ja, die einen sagen, es ist das Arschgeweih des 21. Jahrhunderts. Und die anderen sagen, das ist halt die neue Form der Kommunikation. Ich habe gestern auch erst wieder eine Frau gesehen, ganz offensichtlich hat die ihr Smartphone genommen und an der schönen, fotografierenswerten U-Bahn-Station Köln am Bellhofplatz fand sie es wichtig, ein Selfie von sich zu machen. Es gibt Männer, die machen auch vor allen Dingen von ihrem besten Stück ganz gerne mal ein Selfie und schicken das dann an Frauen. Die finden es zwar furchtbar, ich weiß nicht, was Männer dazu treibt, aber ich habe davon gehört. Wenn man sich mal so überlegt, wie viel könnten es sein, dann kommt es mir jetzt doch viel vor. Aber im Vergleich zu manch anderen, die, glaube ich, jeden Tag ein Selfie hochladen, also das ist bei weitem nicht gefühlt, wäre es bei mir vielleicht so eins im Monat. Ist eigentlich okay, ne? Es war an einem milden Montag im Holozän, genauer in der Steinzeit, vor gerade einmal 35.000 Jahren. Die Menschheit konnte es nicht ahnen, aber ihr stand just die Erschaffung des allerersten Selfies bevor. Ein flotter Krieger, nennen wir ihn Pum, erhob sich von der Feuerstelle, trat vor die Wand der Familienhöhle und fertigte eben da mit Hilfe eines roten Steins eine Zeichnung an. Das Bild zeigte ihn selbst, Pum, bei der Jagd. Da er nur aus zitternden Pfützen wusste, wie sein Gesicht ungefähr aussah, malte er sich lediglich einen dicken Punkt als Kopf. Weiter unten aber seine Erkennungszeichen, nämlich seinen Speer und seine charakteristisch muskulösen Beine. Pum, sagte Pum und sank befriedigt zurück ans Feuer. Selbstdarstellung ist immer schon ein Forschungsfeld. Und wenn es dazu neue Mittel gibt oder auch neue Medien, dann ist das ein Anstoß für neue Forschung. Also warum nutzen Menschen das und was macht das mit den Menschen? Den Mann in der Höhle können wir nicht mehr fragen. Auch Rembrandt van Rijn und Otto Dix sind leider nicht zu sprechen. Beide Maler haben sich selbst immer wieder in ihrer Entwicklung abgebildet. Wobei ihre Suche nach dem Ich auch nicht frei von Narzissmus war. Rembrandt zum Beispiel hat sich mit Vorliebe in kostbaren Gewändern und Accessoires gezeigt. Otto Dix hielt sich für gut aussehend und wollte in seinen Selbstporträts auch so wahrgenommen werden. Seine fernen späten Nachfahren, die Söhne und Töchter des 21. Jahrhunderts, haben augenscheinlich ähnliche Vorstellungen. Auch sie möchten gut rüberkommen, ob nun in Unterwäsche, im Urlaub oder im angeschickerten Rudel. Und da ihre Selbstporträts nur eine Sekunde brauchen, um zu entstehen, gibt es inzwischen Abermilliarden davon. Klick. Nur drüber reden wollen die sich selbst Fotografierenden trotz aller Offenherzigkeit nicht so dringend. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn man dann an den Nutzer herantritt, Leute zu finden, die von sich sagen, ja, ich mache ganz viele Selfies. Das ist ein bisschen so ein Problem mit sozialer Erwünschtheit. Wenn man sagt, man macht viele Selfies, ist das so ein bisschen vielleicht so ein Indikator für Selbstverliebtheit. Und das ist ja etwas, was gesellschaftlich nicht ganz so akzeptiert ist, auch wenn es in der Praxis natürlich die Leute unglaublich häufig nutzen. Dr. Johannes Breuer würde sich gerne öfter mit Leuten unterhalten, die ganz selbstverständlich Selfies machen. Er arbeitet als Medienpsychologe an der Kölner Universität. Da die Gesprächsbereiten aber aus den genannten Gründen nicht vor seiner Tür Schlange stehen, findet er seine Erkenntnisse dort, wo man heutzutage alles findet, in den Medien, zum Beispiel im Fernsehen, wo mehr oder weniger bekannte Menschen ihre Auffassung zum Thema Selbstablichtung in die Welt hinaus posaunen. Let me take a selfie. Ich habe zwar ein total verrücktes Leben und ich bin eine Person der Öffentlichkeit und das ist vielleicht für ganz viele Leute nicht greifbar und deswegen zeige ich euch, dass ich auch total normal bin. Bei Instagram, da kannst du einfach echt durchweg die Bank den ganzen Tag posten, ohne dass du dir Gedanken machen musst. Bei Facebook sind die Leute dann doch eher genervt. Let me take a selfie. Für alle, die älter als 30 sind, Instagram ist ein soziales Netzwerk, das nur über Bilder funktioniert. Die Benutzer haben dort statt eines ausführlichen Profils eine Art Pinnwand, auf der sie Fotos veröffentlichen. Bevorzugt natürlich solche, auf denen sie selber drauf sind. Ein bisschen Text kann man auch hinschreiben, aber in der Regel ist in einer Zeile alles gesagt. Medienpsychologe Johannes Breuer hat beobachtet, dass diese neuere Plattform gerade bei den Jüngeren längst wesentlich populärer ist als das allgegenwärtige Facebook. Der Grund ist, weil da jetzt die Eltern sind. Man muss ja sagen, mittlerweile teilweise auch die Großeltern. Und das ist ja so ein bisschen wie viele Dinge im Leben. Wenn es die Eltern machen oder auch die Lehrer, vielleicht noch schlimmer, dann ist es irgendwann total uncool. Stattdessen also Instagram. Alles voll, voll, voll mit Selfies. Täglich Dutzende, Millionen neuer Dateien, allein bei diesem Dienst. Und was ist da nun ganz konkret zu sehen? Schon klar, das lässt sich nicht in einem Satz für alle Bilder beantworten. Aber eine überaus simple Grundregel gibt es. Derjenige, der das Selfie gemacht hat, ist immer teilweise oder ganz im Bild. Auch sonst lässt sich das Phänomen in eine erstaunlich geringe Anzahl von Hauptkategorien aufteilen. Und weil Selfie in England zum Wort des Jahres 2013 gewählt worden ist, setzen wir für die Benennung der Kategorien einfach mal was Deutsches dagegen. Preise werden später gern entgegengenommen, und zwar für erstens das Selbstverherrlichi, zweitens das Selbstbelächeli, drittens das Selbstbemitleidi und leider auch viertens und unfreiwilligstens das Eigentori. Alle vier verdienen eine separate Bestaunung. Los geht's, sprechen wir über die mit Abstand größte Gruppe, das Selbstverherrlichi. I'm sexy and I know it. Wir können uns in jeder Pose irgendwie fotografieren und sagen, seht her, ich habe mich von oben fotografiert, meine Brüste gucken leicht heraus, ich habe ein schmales Gesicht und wunderschöne Augen und mache ein sogenanntes Duckface. Das war so, im letzten Jahr war das total in, da spitzt man seine Lippen so leicht, so halt wie eine Ente. Und dann schürzt sie und das soll anscheinend so leicht lassiv sexy wirken, ja, so. I'm sexy and I know it. Dina ist Mitte 20 und damit Teil der ersten Generation, die inzwischen als Digital Natives bezeichnet wird. Dina hat natürlich ein Smartphone, hunderte Online-Freunde und vor allem ein soziales Umfeld, das sich praktisch ausschließlich im Netz organisiert und präsentiert. Und deshalb hat Dina auch ein Problem. Sie findet es einfach blöd. Das Posten und Posieren, das Spreizen und Schillern, all die Frauen, die ihre getrimmten Körper zeigen, all die Männer, die sich selbst bei actionträchtigen Freizeitaktivitäten dokumentieren. Warum das ein Problem ist? Weil es für jene, die sich überhaupt in sozialen Netzwerken herumtreiben, keinen Weg an den Selfies der anderen vorbei gibt. Wer sich einloggt, kriegt was zu sehen, ob er will oder nicht. Zusätzlich kann es passieren, dass die echten Freunde, die aus Fleisch und Blut, auch bei einer realen Begegnung das Knipsen nicht lassen wollen. Vielleicht ringen sie sogar mit Hilfe eines sogenannten Selfie-Sticks um bessere Aufnahmen. Der Stick ist ein etwa einen Meter langer Stab mit Auslöser im Griff, an dessen anderem Ende eine Halterung für das Smartphone angebracht ist. So können die Benutzer Fotos aus einer etwas schmeichelhafteren Perspektive machen, ohne fremde Hilfe und mit reichlich Landschaft und Szenerie im Hintergrund. Dina würde den Käufern der Stäbe gern mal ein paar Takte sagen. Geld rausgeschmissen, doofes Hobby, was ist los mit dir? Da bin ich ziemlich extrem irgendwie, was das Thema angeht. Einfach, um das mal in diesem größeren Kontext auch zu sehen, weil heutzutage es so ist, was nicht fotografiert wurde, ist nicht passiert. Ach so, du warst in Patagonien, aber ich habe gar kein Foto gesehen auf Facebook, wo du ein Selfie vor irgendeinem tollen Berg machst. Warst du wirklich da? Ja, also dieses den Moment, Landschaften nicht mehr wertschätzen zu können, weil es viel wichtiger ist, der Internetgemeinde quasi live zu zeigen, wie toll es einem geht. Das ist so ein Gedanke, der mich tierisch aufregt. Ganz furchtbar. Im Fall des Selbstverherrlichi kommt nach der eigentlichen Aufnahme noch ein sehr wichtiger Schritt dazu, das Filtern. Inzwischen gibt es Dutzende Programme für Smartphones, mit denen jeder, der in der Lage ist, auf den Auslöser zu drücken, seine Bilder anschließend in etwas Glamouröses verwandeln kann. Mit nur wenigen Klicks wird wahlweise Sonnenuntergangsgold, Winterlicht, Weichzeichner, Hautverfeinerer oder mystisch blauer Schimmer über den Schnappschuss gekippt. Dass die Abgebildeten in Wirklichkeit nicht nur ein bisschen anders aussehen, weiß zwar jeder, der sie persönlich kennt, aber die Betroffenen selbst sehen es manchmal irgendwann nicht mehr ein und pilgern dann zu Dr. Barbara Sturm. Also es kann vorkommen, dass Frauen oder auch gerade jüngere Mädchen kommen und ihr bearbeitetes Bild mitbringen und sagen, ich hätte gerne meine Wangen noch ein bisschen stärker und dieses ein bisschen glatter. Und es geht jetzt gar nicht mehr so um dieses Anti-Aging, sondern mehr um eine Typveränderung. Das kommt schon vor. Barbara Sturm ist Schönheitsmedizinerin. Das bedeutet, sie schneidet nicht in Gesichtern herum, versteht sich aber auf beinahe jede konservative Verjüngungstechnik. Botox, Faltenunterspritzung, Mikrodermabrasion und Co. sind ihr tägliches Geschäft. Aus den meisten Antlitzen ließen sich 10 Jahre glaubwürdig wegzaubern, meint sie. Aber das, was die Selfie-Jüngerinnen von ihr verlangen, macht ihr dann doch Kopfzerbrechen. Ich finde Natürlichkeit gut und wenn ich dann diese bearbeiteten Bilder auf Facebook sehe, dann denke ich immer, um Gottes Willen, das ist eigentlich so unreal, ja. Und mir persönlich gefällt's nicht, auch an anderen Leuten, die damit posten. Ein Gesicht lebt, ein Gesicht hat Charakter und Ausstrahlung und das ist auf solchen Bildern einfach überhaupt nicht zu erkennen. Also das ist nicht realistisch. Kommen wir zur nächsten Kategorie, dem Selbstbelächeli. Daran ist Claudia, 27 Jahre alt, Spezialistin. Ich suche meine Bestätigung nicht so in der virtuellen Welt. Aber ich mache sehr gerne entstellende Fotos von mir, auf denen ich furchtbare Grimassen schneide. Und nicht nur so, ach, eigentlich sehe ich ja trotzdem noch ganz gut aus, Grimassen, sondern entstellende Grimassen mit allem drum und dran. Doppelkinn, Scheunentor, Mund, ultra faltig zusammengepresste Augen. Also alles, was das Herz nicht begehrt, aber es macht einfach Spaß. Und ich finde mich auch ein bisschen witzig dabei, muss ich sagen. Claudia ist in guter Gesellschaft. Zwar weiß man nicht bei jedem digitalen Fundstück hundertprozentig, ob der Erzeuger sich selbst mit Absicht hat blöd aussehen lassen, aber die eindeutigsten Fälle sind in der Regel sowieso die lustigsten. Dieses Genre grenzt dann auch gerne ans Bizarre. Ein prominentes Beispiel war in der Sendung TV Total mit Stefan Raab zu entdecken. Das ist der Cellotape-Selfie-Trend. Kennen Sie den im Internet? Dann nehmen Sie einfach durchsichtiges Klebeband, kleben das irgendwie über ihr Gesicht und dann sagen sie nur noch... Mache ich Foto, tue ich Facebook. Genau, so einfach ist das. Ich hab mir auch mal ein bisschen was besorgt. So, ich fange einfach mal an. Also, man wickelt das einfach rund um den Kopf. Moment. Wenn Sie schon mal von der gegenüberliegenden Seite gesehen haben, wie ein Kleinkind sich die Nase an einer Glasscheibe plattdrückt, können Sie sich den Effekt des Cellotapes vorstellen. Hochgezerrte Nasenlöcher und Lippen, breit gezogene Augen, schief gequetschte Brauen und Wangen, das alles kann man gleichzeitig haben. Und es sieht, ehrlich gesagt, beinahe monströs aus, was aber anscheinend kaum jemanden abhält, ein Selfie davon zu veröffentlichen. Ist doch lustig, oder? Also, ich sag immer... Ein Schönmenschen kann nicht entstellen. Der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, dass man auch für das Selbstbelächeli Zusatzprodukte erwerben kann, wie zum Beispiel das sogenannte Mugshot-Set. Ein Mugshot ist ein US-amerikanisches Verbrecherfoto. Das kennen Sie bestimmt. Die Leute sind jeweils von vorn und von der Seite vor einer Körpergrößenskala zu sehen und halten eine Tafel mit einer langen Nummer und der zuständigen Polizeidienststelle hoch. Im Selfie-Set enthalten sind dann das Plakat mit der Größenskala und eine Kreidetafel zum Selbstbeschriften. Da soll man zum Beispiel draufschreiben, ich bin wieder Single. Dann soll man mit dem Schild vor der Skala posieren und das Ergebnis ins Internet stellen, bevor man überhaupt mit dem künftigen Ex-Partner gesprochen hat. Der Verlassene hätte daraufhin umgehend Gelegenheit, die nächste Kategorie von Selfie zu zünden, nämlich das Selbstbemitleidi. So hat zum Beispiel die abservierte Ehefrau des Sängers Adel Tawil vor kurzem die Öffentlichkeit mit einem verheulten Handy-Selbstporträt beschenkt. Aber es geht natürlich auch weniger seelentief. Das Popsternchen Miley Cyrus postete nach einer Handgelenksverletzung ein Selfie im Krankenhaushemdchen mit bandagiertem Arm. Und für alle, die das so noch nicht verstanden hätten, zog das versehrte Fräulein eine armes Schätzchen-Schmollschnute dazu. Ob das ein Trend ist? Glaube ich nicht. Im Moment ist es gerade dann vielleicht neu oder cool oder kann halt eine bestimmte Bildkommunikation sozusagen auf den Kopf stellen. Aber da es um Selbstdarstellung geht, wird letztendlich es immer darum gehen, dass es positiv ist. Dr. Christian Zabel ist studierter Journalist und Medienforscher mit dem Schwerpunkt digitale Medien. Das Beispiel von Miley Cyrus sei zwar nicht mehrheitsfähig, werde aber womöglich länger in Erinnerung bleiben, als die Verursacherin zu hoffen gewagt hätte, glaubt er. Wenn es einen dominanten Code gibt, ist natürlich immer genau das andere dann auch wiederum interessant. Das kennen wir aus der Kunstgeschichte. Wie entsteht Neues, dass man halt ein dominantes Programm hat, was sozusagen anerkannt ist. Und in dem Moment, wenn ich das breche, habe ich das Neue geschaffen, was halt auch in der Rücksicht als Neugewesenes verehrt wird. Ja, die Frau Cyrus fände er schon auch in ihren gar nicht mehr zählbaren Veröffentlichungen ein bisschen penetrant, räumt Christian Zabel ein. Sicherlich stehe sie damit für ebenfalls nicht mehr zählbare Gleichaltrige, die genau wie ihr großes Vorbild jede Lebensregung in die globale Medienbüchse einwerfen würden. Doch dann relativiert der Experte gleich wieder. Ich behaupte mal, dass junge Leute auch vor 20 Jahren ähnlich selbstbezogen waren, das dann vielleicht viel stärker erzählt haben und heute wird es halt fotografiert und ist visuell ergreifender oder erschlagender dabei. Und Apropos erschlagen, eine Kategorie fehlt ja noch, das Eigentori oder auch Selbstdemontiri. Man muss es hier mal ganz schonungslos sagen, ein Selfie kann für den, der es macht, gegebenenfalls extrem unangenehm werden. Berühmt ist unter anderem inzwischen ein Bild, das ein junger Feuerwehrmann von sich veröffentlicht hat. Er trägt eine metallisch funkelnde Sonnenbrille und grinst breit, während hinter ihm ein heftiger Brand lodert, gegen den seine Kollegen verzweifelt kämpfen. Ein anderer junger Mann präsentiert sich mit schneidigem Blick und cooler schwarzer Jacke, hat aber offenbar übersehen, dass sich in der Fensterscheibe hinter ihm sein blanker Popo spiegelt. Etliche Selfies zeigen Personen, hinter denen sich Tiere paaren oder neben denen andere Menschen den Stinkefinger hochhalten. Das alles ist nicht sehr hübsch. Doch siehe da, es geht noch hässlicher. Häufig leider genau dort, wo es besonders ansehnlich hätte werden sollen. Sprich, im Reich jener Bildbearbeitungsprogramme, die deutlich mehr können, als nur die Lichtstimmung zu verändern. Also hier haben wir es damit zu tun, dass die Leute die Funktion Verflüssigen verwenden von Photoshop, wo man einfach Körperpartien mit der Hand verschieben kann. Man kann also einen Bizeps größer erscheinen lassen, beziehungsweise einen Po schlanker oder eine Taille einrücken. Das Problem ist, bei dieser Funktion geht auch der Hintergrund des Bildes mit. Und wenn da eben gerade Linien verlaufen, dann sieht man sofort, dass da manipuliert worden ist. Wenn das auffällt, wenn jemand ihre Brust vergrößert, dann sieht man eben auch, was ihre Absicht war. Über diesen Fehler. Also man erfährt mehr über den Menschen, als man ohne das erfahren würde. Also es geht um das Selbstbild und mit diesem Selbstbild sind die meisten eben nicht zufrieden und daran wird jetzt manipuliert. Das ist eben der Vorgang. Philipp Ramakas ist ausgebildeter Fotograf und mit einem Porträtstudio selbstständig. Er brauche die Konkurrenz durch das Selbstfotografieren nicht zu fürchten, sagt er, weil die Leute sich in wirklich wichtigen Situationen zu Recht nicht auf das verließen, was sie selbst zustande brächten. Bei Hochzeiten und Bewerbungen führe seiner Erfahrung nach weiterhin kein Weg am Profi vorbei. Für den Online-Flirt hingegen sei das Selfie inzwischen Standard. Missratene Beispiele amüsieren den Fotografen zwar immer wieder, aber da er ein Menschenfreund ist, möchte er durch ein paar einfache Tipps dazu beitragen, dass er in Zukunft häufiger etwas Gelungenes zu sehen bekommt. Was wichtig ist, ist erstmal, dass man ein schönes Licht hat. Also möglichst ein weiches, nicht hartes, direktes Licht. Das erreicht man in der Regel in der Nähe von einem großen Fenster, aber nicht direkt im Licht, sondern dahinter. Und dann ist es ganz schön, wenn man sozusagen darauf achtet, dass die Augen am nächsten an der Kamera sind. Weil dann werden die Augen betont und das ist meistens schöner, als wenn es das Kinn ist oder die Stirne, die dann übergroß erscheint. Und dann ruhig mehrere Bilder machen, damit man dann ein schönes dabei hat. Für Philipp Ramakas knüpft sich an die derzeit durch alle Welt rollende Selfie-Welle sogar eine Überlegung von philosophischer Dimension. Und wenn der Fotograf recht hat, ist die Selbstablichtung hiermit und für alle Zeit vom Verdacht des dumpfen Narzissmus freigesprochen. Ich hoffe, dass auf diesem Wege wir alle so ein bisschen näher an uns selbst nochmal rankommen. Ich denke, das ist der Sinn von Selfies, also dass man tatsächlich ein bisschen mehr erfährt, wer man eigentlich ist. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.